Okay, let's turn to 1 Samuel. Blättern wir zu 1. Samuel. And let's pray. Und beten wir. 1 Samuel chapter 9. 1. Samuel 9. We'll continue with last week's theme. Wir wollen das Thema der letzten Woche weiterführen. Of the meekness of wisdom. Der Sanftmut der Weisheit. And in 1 Samuel 7, verse 13. In 1. Samuel 7, Vers 13. We'll start there. Dort werden wir beginnen. But let's pray first. Beten wir zuerst. Father in heaven, thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Thank you for the ministry of your word. Danke für den Dienst der Predigt. Thank you for a Bible to preach from. Danke für die Bibel, von der wir predigen können. And the calling to preach your word. Und die Berufung, dein Wort zu predigen. What an honor. Was für eine Ehre. Bless these words. Segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, one of my favorite verses in 1 Samuel. Einer meiner Lieblingsverse im 1. Samuel. 1 Samuel 7:13. 1. Samuel 7:13. From last week. Von der letzten Woche. So the Philistines were subdued and they did not come any more within the borders of Israel. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. And the hand of the Lord was against the Philistines all the days of Samuel. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. No strife in the borders of Israel. Kein Streit innerhalb der Grenzen Israels. No strife. Kein Streit. Peace. Friede. And that's what should be in the borders of our church. Und so sollte das auch innerhalb der Grenzen unserer Gemeinde sein. When Saul was king, als Saul König war, there was strife all the days of Saul. Gab es während seiner ganzen Tage Streit. Wow. What are in the borders of your life? Was ist innerhalb der Grenzen deines Lebens? How are your relationships? Wie sind deine Beziehungen? Peaceful? Friedvoll? Or full of strife? Oder streitig. Now, look at 1 Samuel 9. Schauen wir uns 1. Samuel 9 an. We're going to go right over to James chapter 3 and finish that from last week. Und dann gehen wir zu Jakobus 3 und vollenden das von letzter Woche. 1 Samuel 9. 1. Samuel 9. There was a man of Benjamin whose name was Kish. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kish. Verse 2. He had a son whose name was Saul. Vers 2, er hatte einen Sohn namens Saul. A choice, handsome man. Jung und stattlich. There was not a more handsome person for he than he among the sons of Israel. Und es war niemand von den Söhnen Israels schöner als er. Verse 3. Vers 3. Now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. Und die Eselinnen des Kish, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. So Kish said to his son Saul. Und Kish sagte zu seinem Sohn Saul: Take now with you one of the servants and arise and go search for the donkeys. Nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. So verse 4, he went everywhere, he didn't find the donkeys. Vers 4, er ging überall herum und hat die Eseln nicht gefunden. In verse 6, the servant said to him. In Vers 6 sagt der Diener zu ihm: Behold now, there is a man of God in this city. Siehe, da ist ein Mann Gottes in dieser Stadt. So they went to the man of God. So sind sie zum Mann Gottes gegangen. And in verse 10. Und in Vers 10. Then Saul said to his servant. Da sagte Saul zu seinem Knecht. Well said, come, let us go. Dein Wort ist gut, komm, lass uns gehen. So they went to the city where the man of God was. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Verse 14. Vers 14. So they went up to the city. Als sie in die Stadt eintraten, and as they came into the city, als sie in die Stadt hineinkamen, behold, Samuel was coming out toward them to go up to the high place. Siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Now watch this. Jetzt passt auf. Now a day before Saul's coming, einen Tag bevor Saul kam, the Lord had revealed this to Samuel, saying. Hatte der Herr dem Samuel das Ohr geöffnet und gesagt, about this time tomorrow, morgen um diese Zeit, I will send you a man. Werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden. Let's go back to verse 1 here. Gehen wir zurück zu Vers 1 hier. I don't remember God saying go. Ich erinnere mich nicht daran, dass Gott sagt, geh. All I remember is that there were some donkeys lost. Es waren nur ein paar Eselinnen verloren gegangen. Where does it say that God sent him? Wo steht, dass Gott ihn gesandt hat? It's amazing, huh? Ist erstaunlich, oder? The providence of God, die Vorhersehung Gottes, is so hidden. Ist so versteckt. The workings of God, sein Wirken, are so hidden. Ist so verborgen. All of heaven is moving. Der ganze Himmel to reveal the purpose of God, bewegt Dinge, um die Absicht Gottes zu offenbaren. Nobody can see it, und niemand kann das sehen, because God has hidden it. Weil Gott es verborgen hat. Just some donkeys got lost. Es sind einfach ein paar Eselinnen verloren gegangen. But in heaven, aber im Himmel, God is saying, now send the man. Sagt Gott, jetzt schickt den Mann aus. How? Wie? Have some donkeys get lost. Lass einfach ein paar Esel verloren gehen. Okay. Gut. And then what? Und dann? And then have Saul's father send Saul for the donkeys. Und dann lass den Vater vom Saul ihn schicken, die Eselinnen zu holen. Okay, and then they can't find them. Okay, und dann können sie sie nicht finden. And then we'll inspire the servant to say, let's go ask the man of God. Und dann inspirieren wir den Knecht zu sagen, gehen wir und fragen wir den Mann Gottes. And this very natural kind of scenario, und dieses sehr natürliche Szenario, is actually God. Ist in Wirklichkeit Gott. Römer 8, 28. We know, wir wissen, that God is working all things together. Dass Gott alle Dinge zum Guten wirken lässt. All things together for the good. Alle Dinge mitwirken lässt zum Guten. For those who love him. Für die, die ihn lieben. Who are called according to his purpose. Die gemäß seiner Absicht berufen sind. What if I live according to my purpose? Was wäre, wenn ich gemäß meiner Absicht Do lebe? Things work to the good? Wirken sich dann auch die Dinge zum Guten? Are there peace within my borders? Gibt es Frieden innerhalb meiner Grenzen? James chapter 3 from last week, 2 weeks ago. Jakobus 3 von vor 2 Wochen. James chapter 3, verse 13. Who among you is wise and understanding? James 3:13. Jakobus 3:13. Wer unter euch ist weise und verständig? Who's wise here? Wer ist weise hier? Somebody wise? Ist jemand weise? They know everything that's going on? Du weißt alles, was vor sich geht? Anybody want to raise their hand? Are you like a wise person? Will jemand jetzt die Hand heben? Du bist eine weise Person? Let him show by his good behavior his deeds. Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke. In the meekness of wisdom. In Sanftmut der Weisheit. Wisdom is the primary character. Meekness is the primary characteristic of wisdom. Sanftmut ist die vorherrschende Charakteristik der Weisheit. A wise person leads with the sword of meekness. Eine weise Person leitet mit dem Schwert der Sanftmut. When Jesus came into Jerusalem, als Jesus nach Jerusalem einzog, there was no strife. Kam, gab es keinen Streit. He didn't say to his disciples, er sagte nicht zu seinen Jüngern, it's time. Jetzt ist aber Zeit. Let's go. Geh mal. Anybody gets in our way, punch him out. Wenn jemand uns sich in den Weg stellt, den schlagen wir nieder. Get your swords ready. We're going in. Nehmt eure Schwerter, wir dringen ein. Could you imagine if they were, if instead of the donkey, könnt ihr euch vorstellen, wenn es wir anstelle des Esels, instead of coming in the meekness of wisdom, anstatt dass er in der Sanftmut der Weisheit they were kommt, charging in on horses, wenn sie auf Pferden hineingeritten kämen. Zum Angriff. And there's a riot. Und es gäbe einen Aufruhr. But there wasn't. Aber das war nicht so. The Lord led Der Herr with meekness. Führte mit Sanftmut. And he sat on a little donkey. Und er saß auf einem jungen Esel. And he walked into Jerusalem. Und ging so hinein nach Jerusalem. Anyone wise here? Ist hier jemand weise? Let them show their wisdom. Er zeige seine Weisheit through meekness. Durch Sanftmut. Verse 14. Vers 14. If you have bitter jealousy, wenn ihr aber bitteren Neid and selfish ambition in your heart, und Eigennutz in eurem Herzen habt, do not be arrogant and so lie against the truth. So rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Against what truth? Gegen welche Wahrheit? How about Romans 8:28? Wie wär's mit Römer 8:28? How about the fact that God is the one working all things together for the good? Wie wär's mit der Tatsache, dass Gott es ist, der alle Dinge für unser Gutes zusammenwirken lässt? Is that true? Ist das wahr? Is that revealed in my life? Wird das in meinem Leben, zeigt sich das? Or is it something I've memorized? Oder ist das etwas, was ich auswendig gelernt habe? But my life lies against the truth. Aber mein Leben zur gleichen Zeit gegen die Wahrheit lügt. Right? Richtig? I'm not looking for God working. Ich halte nicht Ausschau danach, wo Gott arbeitet. Oh, come on. You are not going to tell me that God sent Saul to Samuel. Ach komm schon, du kannst mir doch nicht erzählen, dass Gott Saul geschickt hat, um Samuel zu begegnen. That's ridiculous. Das ist lächerlich. Come on, the donkeys were lost. Die Eselin waren einfach, sind verloren gegangen. He just happened to show up there. Er ist einfach nur zufällig dort gewesen. Oh, come on. Komm schon. This is how the natural mind thinks. So denkt das natürliche Denken. Because the natural mind in reality doesn't have the character to wait on God. Weil das natürliche Denken hat nicht den Charakter, auf Gottes Wirken zu warten. Because it sees what it wants. Weil es das sieht, was es sehen will. It's motivated by jealousy, it says here. Es ist von Neid motiviert. It wants something that God has given someone else. Es möchte etwas, was Gott jemand anderem gegeben hat. And then it's selfishly motivated. Und dann ist es selbstsüchtig motiviert. And so it drives toward the goal. Und es drängt nach dem Ziel. And if you do that, und wenn du das machst, how can you possibly discern God moving in your midst? Wie ist es dann möglich, dass du erkennst, wo Gott in deiner Mitte arbeitet, wirkt, in your life. Oder in deinem Leben? Wait, I'm not gonna wait. Was soll das? Ich werde doch nicht warten. What do you think God's gonna do? Was soll Gott denn schon machen? How do you think I can become king? Wie denkst du, soll ich denn König werden können? Saul didn't even want to be king. Saul wollte gar nicht König werden. But what if he did? Aber wenn er es hätte werden wollen? David was anointed king. David war gesalbter König. What if Saul just decided, how do I become king here? Was wäre, wenn Saulus plötzlich sich gedacht hätte, wie werde ich denn König hier? Trust God. Vertraue Gott. Well, the prophet has to make me king. Also der Prophet muss mich doch zum König erklären. Trust God. Vertraue Gott. How will I ever come in contact with the prophet? Wie kann ich jemals mit dem Propheten in Kontakt kommen? I don't know. Ich weiß nicht. It's impossible. Es ist unmöglich. Maybe not. Vielleicht nicht. Maybe just for example, the donkeys get lost. Vielleicht können zum Beispiel die Esel verloren gehen. And? Und? And then you go to look for them. Und dann wirst du sie suchen. With a servant. Mit einem Knecht. And you can't find them. Und du kannst sie nicht finden. And? Und? And then the servant says, let's go ask the man of God. Und dann sagt der Knecht, geh mal und fragen den Mann Gottes. And then you go there. Und dann gehst du dahin. And the man of God says, und der Mann Gottes sagt, you're the king. Du bist der König. How about that? Wie wär's damit? That's ridiculous. Das ist lächerlich. But that's how God works. Aber so arbeitet, wirkt Gott. And God is working beyond what we could recognize. Und Gott wirkt über das hinaus, was wir erkennen können. We don't even see that it was God. Wir sehen nicht einmal, dass es Gott war. He is working through a conversation. Er wirkt durch ein Gespräch. He's putting something on someone's heart. Er legt jemandem etwas aufs Herz. He's not allowing an email to reach somebody. Er erlaubt es nicht, dass ein E-Mail jemanden erreicht. He does all kinds of supernatural things that we don't even realize are him. Er macht alle möglichen übernatürlichen Dinge, von denen wir gar nicht merken, dass er sie tut. To bring about his purpose. Damit er seine Absicht durchbringt. For the meek. Für den Sanftmütigen. Let's go back. Gehen wir zurück. Verse 15. Vers 15. This wisdom is not that which comes down from above. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. There's a wisdom. Es gibt eine Weisheit. There's a wisdom to get its way. Die einem hilft. There's a wisdom. Es gibt eine Weisheit. That manipulates circumstances. Die die Umstände so manipuliert. Brilliantly. Auf geniale Weise. To get what it wants. Um das zu bekommen, was sie möchte. This wisdom. Diese Weisheit. Is not from above. Ist nicht von oben. It is a wisdom. Es ist eine Weisheit. It's a skill. Sie ist eine Fähigkeit. Yeah, it's a skill of living my life. Eine Fähigkeit, mein Leben zu leben. It doesn't come from above. It's earthly. Sie kommt nicht von oben. Sie ist irdisch. Number one. Erstens. It's natural. Natürlich. Or sensual is oder better. Sinnlich ist noch besser. It's demonic. Dämonisch, teuflisch. It's a progression. Das ist eine Steigerung. It's natural. Natürlich ist sie. That means it's on one plane. Das bedeutet auf einer Ebene. It sees everything in one dimension. Sie sieht alles in einer Dimension. It's natural. Das ist natürlich. God is really not in the picture. Gott ist nicht wirklich im Bild. It's just donkeys. Es sind einfach nur Esel. It's all it is. Das ist alles. And don't go beyond. It's just donkeys. Und geh mal da nicht weiter. Es sind einfach nur Esel. It's just a servant. Es ist nur ein Knecht. Saying, let's visit the man of God. Der sagt, besuch mal halt den Mann Gottes. That's all it is. Das ist alles, was es ist. Earthly. Irdisch. Earthly. Irdisch. Not really believing that God is at work. Nicht im Glauben, dass Gott wirkt. Number two. Zweitens. It's sensual. Sie ist sinnlich. It gets in the emotion. Sie geht in die Gefühle. Right? It's motivated from deep desires that are not from God. Sie ist motiviert durch tiefe Wünsche, die nicht von Gott sind. And number three, und drittens, it gets demonic. Sie wird dämonisch. It gets demonic. Sie wird dämonisch. Verse 16. Vers 16. For where jealousy and self-ambition exist, denn wo Neid und Eigennutz ist, there is disorder. Da ist Zerrüttung. And every evil thing. Und jede schlechte Tat. What are in the borders of our lives? Was befindet sich innerhalb der Grenzen unseres Lebens? What's in the border of your house, of your home? Was ist innerhalb der Grenzen deines Hauses? Peace? Friede? Or strife? Oder Streit? What's in the borders of your friendships? Was ist innerhalb der Grenzen deiner Freundschaften? Peace? Friede? Or strife? Oder Streit. Strife is constant conflict, constant conflict. Streit ist ständiger Konflikt. Always, always, always, always conflict. Immer, immer, ständig Konflikt. For where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder in every evil thing. Verse 17. But the wisdom from above. Vers 17. Die Weisheit von oben aber. Is first pure. Ist aufs erste rein. And that means. That means free from jealousy. Das bedeutet frei von Neid. It means free from what he just mentioned. Es bedeutet frei von allem, was er gerade erwähnt hat. Rein ist sie. It's the opposite of jealous. Sie ist das Gegenteil von neidig. It's the opposite of I want that too. Das Gegenteil von das will ich auch. I have rights. Ich habe Rechte. I'm going to get this too. Ich werde mir das auch besorgen. What do you mean I wasn't invited? Wie? Wait, was heißt, ich bin nicht eingeladen worden? Wait a minute. Warte mal. How come I'm not on the list? Warum bin ich nicht auf dieser Liste? Wait. Who put me at that table at the Agape? Warte mal. Wer hat mich auf diesen Tisch gesetzt bei der Agape? Wait. Streit. It's evil. Es ist böse. It's evil. Es ist böse. With a big E. Mit einem großen E. And a big V. Und einem großen and a big O I und einem großen S and a big L und einem großen E. Why is it? Warum ist das so? That certain people, dass bestimmte Leute, every time they're involved in something, jedes Mal, wenn sie in etwas inbegriffen sind, you can take it to the bank, an etwas beteiligt sind, du kannst das zur Bank bringen. There's gonna be a problem. Dass es darüber fährt die Eisenbahn, dass es ein Problem geben wird. Why? Warum? Because it's wisdom that's from below. Weil es Weisheit von unten ist. There's wisdom that comes from above. Es gibt Weisheit, die von oben kommt. All of us can live in wisdom from below. Wir alle können in der Weisheit von unten leben. We have to pray for wisdom from above. Wir müssen beten um Weisheit von oben. The wisdom from below already exists. Die Weisheit von unten existiert schon. From the day I was born. Vom Tag, an dem ich geboren wurde. From manipulating mom. Da, wo ich schon die Mama manipulieren wollte. While I'm 5 years old. Wo ich 5 Jahre alt war. All the way through my teenage years. Bis ich Jugendlicher war. We all know the wisdom from below. Wir kennen alle die Weisheit von unten. The wisdom from above. Die Weisheit von oben. Is prayed for. Für die müssen wir beten. Lord. Herr. I don't want to do this. Ich möchte das nicht tun. I don't want to act in my own wisdom. Ich möchte nicht in meiner eigenen Weisheit handeln. Number one, it's pure. Erstens ist sie rein. I'm not looking at something. Ich schaue nicht auf that etwas, someone else has, was jemand anderer hat. And am jealous. Und bin dabei neidig. Why is that person sitting with Pastor Rob's table? Warum sitzt die Person beim Pastor Rob am Tisch? Oh, shut up. Ach, halt die. That is so demonic. Das ist so dämonisch. It's earthly. Es ist irdisch. It's sensual. Es ist sinnlich. It's demonic. Und dämonisch. What is that? Was ist das? What is that? Was ist das? It's a wisdom from below. Es ist Weisheit von unten. This wisdom is dangerous. Diese Weisheit ist gefährlich. First it's just natural. Zuerst ist sie nur natürlich. But you know what? It gets inside and it gets energized. Aber weißt du, sie kommt nach innen und da bekommt sie Energie. From the soul. Wird genährt von der Seele. And then it goes into the demonic. Und dann entwickelt sich's in das Dämonische. Wow. Number two. Zweitens. The wisdom from above is peaceable. Die Weisheit von oben ist friedsam. That means it lives in harmony with people. Das bedeutet, dass sie in Harmonie lebt mit Menschen. In harmony. In Harmonie. In harmony. In Harmonie. How many people? Do we have strife on the worship team? Haben wir Streit im Worship Team, im Lobpreisteam? Or is there peace within our borders? Oder gibt es Frieden innerhalb unserer Grenzen? Wolfgang, is there peace in our borders? Wolfgang, gibt es Frieden in unseren Grenzen? Or is there strife? Wo ist Streit? Oder gibt es Streit? Do we fight over the instruments? Streiten wir uns um die Instrumente? I want to be over there. Ich will da sein. I want to do that. Ich will das tun. I'm going to stand over here. Ich werde hier stehen. It's peaceful. Es ist friedsam. It lives in harmony with people. Leben in Harmonie mit Menschen. Number three. Drittens. It's gentle. Sie ist gütig. Epieikes. Epieikes. Pastor Stevens gave the definition. Pastor Stevens hat folgende Definition. It goes underneath. Gebracht. Sie geht darunter. To lift up the victim. Um das Opfer hochzuheben. Epieikes. Epieikes. It's gentle. Sie ist gütig. It's what the Lord did in John 18 with the woman caught in adultery. Das hat der Herr in Johannes 8 gemacht mit der Frau, die im Ehebruch erwischt wurde. Number three. Drittens. Number four. Viertens. It's reasonable. Folgsam. That's in the King James, entreatable. Folgsam. It means you can talk to the person. Du kannst mit der Person sprechen. You can talk to the person. Du kannst mit der Person sprechen. Or, let's say accountable. Oder accountable. Legt Rechenschaft ab. Yeah. Accountability. Verantwortlich. Do you know what accountability is? Wisst ihr, was Verantwortlichkeit ist? Somebody jemand has the right hat das to Recht. Tell you that you're wrong. Dir zu sagen, dass du falsch liegst. That's accountable. Das ist verantwortlich. Dr. Lewis comes here. Wenn Dr. Lewis herkommt, I'm accountable. Bin ich verantwortlich. Dr. Lewis, tell me. Dr. Lewis, sag mir, where I'm wrong. Wo ich falsch liege. Please. Bitte. My neck is on the block. Mein Nacken liegt auf dem Block. That's accountability. Das ist Verantwortlichkeit. That's entreatability. Das ist Folgsamkeit. David said to Jonathan. David sagte zu Jonathan. If I've sinned against your father, cut my head off. Wenn ich gegen deinen Vater gesündigt habe, dann schlag mir den Kopf ab. Here, kill me. Töte mich. Kill me. Töte mich. Number five. Fünftens. Full of mercy. voll Barmherzigkeit. Didn't say half full of mercy. Das steht nicht halb voll mit Barmherzigkeit. Full of mercy. Voll Barmherzigkeit. That means when we see things wrong. Das bedeutet, wenn wir etwas Falsches sehen. It's normal. Das ist normal. This is the way church life is. So ist eben das Gemeindeleben. It's a bunch of people. Es ist ein Haufen Leute. Living by God's grace and mercy, die durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit leben, as we heard last week, so wie wir letzte Woche gehört haben, following us all the days of our life, die uns alle Tage unseres Lebens folgt, and all the glory goes to him, und alle Ehre geht zu ihm, and the good fruits, und die guten Früchte, that means kindness and goodness and all the other stuff that he doesn't have time to mention, Freundlichkeit, Güte und all diese anderen guten Dinge, die er hier nicht erwähnen kann, unwavering, unparteiisch. Without hypocrisy. Ungeheuchelt. That means your life does not deny what you confess. Das bedeutet, dein Leben widerspricht nicht dem, was du bekennst. The wisdom from above. Die Weisheit von oben. Meekness of wisdom. Die Sanftmut der Weisheit. That means like Moses in Numbers 12:3. Das bedeutet wie Moses in 2. Mose. Moses was the meekest man in the world. Mose war der sanftmütigste Mensch in der Welt. Why? Warum? He led with meekness. Er führte in Sanftmut. That's how he walked. So hat er gelebt. He was believing. Er hat geglaubt. That amidst the circumstances. Dass inmitten aller Umstände. God is working. Dass Gott wirkt. That means we don't have to do too much. Das bedeutet, dass wir gar nicht so viel tun müssen. Maybe these donkeys. Or God. Vielleicht sind diese Eselinnen Gott. Come on, don't be so hyper-spiritual. Ach komm, jetzt sei nicht so übergeistlich. What does God have to do with some donkeys that are lost? Was hat Gott schon mit ein paar verlorenen Eselinnen zu tun? Do you think God has time to be so preoccupied with such a stupid detail? Glaubst du, Gott hat Zeit, sich mit so einer Kleinigkeit abzugeben? Who knows? Wer weiß? How about with David? Wie schaut's aus mit David? David is crowned king. David wird zum Not König. Crowned, I'm sorry, he's anointed king. Wird zum König gesalbt. 1 Samuel 16. 1. Samuel 16. As a 12-year-old boy or so. Als ungefähr 12-jähriger Bub. Goliath is taunting the armies of Israel. Goliath verspottet die Armeen Israels. David is now probably 15 or 16, maybe 17 years old. Da ist der David dann so 15, 16 Jahre alt. Does he say, wait a minute? Sagt er, warte mal. Doesn't anybody call me? Warum ruft mich keiner? I'm the one who's anointed. Ich bin der Gesalbte. What do you think you're losing for? Warum glaubt ihr wohl, ihr verliert? I'm the king here. Ich bin hier der König. He just took care of the sheep. Er hat's nicht gemacht, er hat sich um die Schafe gekümmert. Day after day after day. Tag ein, Tag aus. And on the morning of the 40th day. Und am Morgen des 40. Tages. David! David! Ja, Papa! Komm her! Komm her! Okay. Okay. Here comes David running. Da kommt David angerannt. What do you want, Dad? Was willst du, Papa? I want you to keep running with this bag of bread right to the battle. Ich will, dass du weiter rennst mit diesem Sackerl mit Brot auf das Kampffeld. Your brothers are probably hungry. Klar, Papa. Deine Brüder sind hungrig. Sure. And who would have imagined, und wer hätte sich vorgestellt, that the wheels of heaven were turning, dass die Räder im Himmel sich gedreht haben? And there's Jesse, und da ist Jesse. And God taps him on the shoulder, und Gott klopft ihm auf die Schulter. Speaks in his ear, spricht in sein Ohr. Call your son. Oh, oh. David! Ruft deinen Sohn David. And suddenly the plan of God is revealed. Und plötzlich zeigt sich der Plan Gottes. This is the basis. Das ist die Grundlage. For meekness. Für Sanftmut. God will do it. Gott wird es tun. And God will use me. Und Gott wird mich verwenden. When he wants to. Wenn er das möchte. And when David got used. Und wo David verwendet wurde. He took Goliath's head right off. Hat er den Kopf von Goliath gleich abgeschlagen. And then he carried it home with him. Und ihn mit nach Haus genommen, den Kopf. I love that. Das liebe ich. Yeah. Right? 17-year-old kid, ein 17-jähriger Bursche, took the head with him, nimmt den Kopf mit sich, of this evil man, von diesem bösen Mann. Right? Anyway. Na gut. With that, let's pray. Lasst uns mit dem beten. And thank the Lord. Und dem Herrn danken. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your word. Danke für dein Wort. The Bible. Die Bibel. We thank you for our church. Wir danken dir für unsere Gemeinde. For all you're doing here. Für alles, was du hier machst. Thank you for the good reports we hear from other churches. Danke für die guten Berichte, die wir von anderen Gemeinden hören. Thank you for the love we have for each other. Danke für die Liebe, die wir füreinander haben. Thank you for the vision meeting we had the other night with all the businessmen. Danke für das Visionstreffen, was wir neulich mit allen Geschäftsleuten hatten. And the unity we had. Und für die Einheit, die wir hatten. Thank you, Lord, tonight. Wir danken dir heute Abend, Herr. Thank you for the healings that took place on Sunday. Danke für die Heilungen, die wir erfahren haben am Sonntag. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you for friends. Danke für Freunde. Who are friends forever. Weil wir Freunde für immer sind. Maybe there's somebody here tonight you've never received the Lord. Vielleicht ist heute jemand unter uns, der noch nie Christus Jesus angenommen hat. Pray with me tonight. Bete mit mir heute Abend. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Please. Bitte. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus. Durch Jesus. I pray. Das bete ich.